Good morning and another beautiful good morning. Guten Morgen und nochmal einen schönen guten Morgen. I hope all of you are doing very well and enjoying life. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt das Leben. Because Jesus came to give abundant life, joy and peace. Denn Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss, Freude und Frieden zu geben. So that's what we should experience. Und das sollten wir auch erleben. Let's talk about Philippians chapter 4 verse 7, a beautiful, beautiful verse. Lasst uns über Philipper Kapitel 4 Vers 7 reden, ein wunderschöner Vers. So do you remember? Erinnerst du dich? Verse 6 is telling us that we must not worry about a single thing. An Vers 6, der uns sagt, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen. Look at this incredible word then. Schau dir dieses unglaubliche Wort an. Dann. That's how this verse starts. So beginnt dieser Vers. Then what? Dann was? So remember, if you stop worrying and just make this a lifestyle, then something will happen. Denk daran, wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen und dies zu deinem Lebensstil machst, dann wird etwas passieren. Look at this. Schau dir das an. Then God's wonderful peace that transcends human understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Dann wird der wunderbare Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen übersteigt, dein Herz und deinen Verstand durch Jesus Christus bewahren. What does it mean? Was bedeutet das? It means if you keep worrying, you're not going to have God's peace flooding your whole being. Das heißt, wenn du dir ständig Sorgen machst, wird Gottes Frieden nicht dein ganzes Wesen durchfluten. People have said to me many times. Die Leute haben oft zu mir gesagt, Reinhard, I think the best way of guidance is to live by the inner peace. Reinhard, ich denke, der beste Weg der Orientierung ist, nach dem inneren Frieden zu leben. If I have peace, then I make the decision. If I don't have peace about something, then I don't make the decision. Wenn ich Frieden habe, dann treffe ich die Entscheidung. Wenn ich keinen Frieden habe, dann treffe ich die Entscheidung nicht. I don't agree. Dem stimme ich nicht zu. I absolutely do not agree. Ich bin absolut nicht einverstanden. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because if God says to me to do a certain thing. Denn wenn Gott mir sagt, dass ich etwas Bestimmtes tun soll. And I worry about this. Und ich mache mir darüber Sorgen. I'm not gonna have peace. Werde ich keinen Frieden haben. Even though God said it, I will still not have peace. Auch wenn Gott es gesagt hat, werde ich trotzdem keinen Frieden haben. Because the peace that guards, which means to protect my heart and mind. Denn der Friede, der mein Herz und meinen Verstand bewacht, das so viel bedeutet wie beschützen. It's a conditional peace. Ist ein bedingter Friede. You see, I have peace with God through Jesus Christ. It means between me and God, everything is fine. Du siehst, ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das heißt, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist. But the question is, does everybody who is a Christian experience that? Aber die Frage ist, ob das jeder Christ erlebt. No. Nein. There are people who live in an old covenant mentality. Es gibt Menschen, die in einer Mentalität des alten Bundes leben. So even though from God's perspective everything is perfectly fine. Obwohl aus Gottes Sicht alles in Ordnung ist. And they have peace now with God. Und sie jetzt Frieden mit Gott haben, they still have no peace in their hearts, which means they don't experience that peace. Haben sie keinen Frieden in ihren Herzen, was bedeutet, dass sie diesen Frieden nicht erleben? Why? Because they believe that God is angry at them when they sinned. Warum? Weil sie glauben, dass Gott wütend auf sie ist, weil sie gesündigt haben. So from God's point of view, everything has been done for them to have peace. Aus Gottes Sicht ist also alles getan worden, damit sie Frieden haben. But they cannot experience it for this simple reason because they believe the wrong things. Aber sie können ihn aus dem einfachen Grund nicht erfahren, weil sie die falschen Dinge glauben. And this is the exact same thing with the peace that we need to live by, that protects our hearts and minds. Genauso verhält es sich mit dem Frieden, den wir brauchen, um zu leben und der unser Herz und unseren Verstand schützt. So if you live with worry, if you live in a fearful way, the peace will not protect you. Wenn du also mit Sorgen lebst, wenn du auf eine ängstliche Art und Weise lebst, wird dich der Frieden nicht schützen. And I've seen that so many times people came to me and said, Rainer, the Lord told me to go there, do this, make this big decision. Und das habe ich schon so oft erlebt. Menschen kamen zu mir und sagten, Reinhard, der Herr hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen, dies tun, diese große Entscheidung treffen. But I have no peace, what should I do? Aber ich habe keinen Frieden, was soll ich tun? You know, the first question we have to ask, did God really say it? Weißt du, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat Gott das wirklich gesagt? That's a fair question. Das ist eine berechtigte Frage. But then we have to understand, just because God said it, that does not mean that we automatically have that peace. Aber dann müssen wir verstehen, dass nur weil Gott es gesagt hat, das nicht bedeutet, dass wir automatisch diesen Frieden haben. Because think about it. Denk darüber nach. God says to me, Reinhard, build another orphanage. Gott sagt zu mir, Reinhard, baue ein weiteres Waisenhaus. And then I start to actually talk to my team and they make the building plans and I realize how much money it costs. Dann fange ich an, mit meinem Team zu reden und sie machen die Baupläne und ich erkenne, wie viel Geld das kostet. And then what happens? Und was passiert dann? Instead of completely trusting into God for provision, I start to worry. Anstatt ganz auf Gott zu vertrauen, dass er für alles sorgt, mache ich mir Sorgen. I'm just giving you a hypothetical story. Ich gebe dir hier nur eine hypothetische Geschichte. So the moment I would start to worry, oh my God, where will we take this money from? The peace would be gone. In dem Moment, in dem ich anfange, mir Sorgen zu machen, oh mein Gott, woher sollen wir das Geld nehmen, ist es mit dem Frieden vorbei. So then what do we do? Und was machen wir dann? Now we question whether it was actually God who said it. Wir fragen uns, ob es wirklich Gott war, der das gesagt hat. And that's the completely wrong way to go about life, my dear friend. Das ist der völlig falsche Weg, um das Leben zu meistern, mein lieber Freund. The moment God speaks is when you have to figure out, did God say this or did God not say it? In dem Moment, in dem Gott spricht, musst du herausfinden, hat Gott das gesagt oder nicht gesagt? And once we decided, we can't change our mind about this. Wenn wir uns einmal entschieden haben, können wir unsere Meinung darüber nicht mehr ändern. Because God doesn't change his mind about it. Denn Gott ändert seine Meinung nicht mehr. So once we begin to live like this, wenn wir also anfangen, so zu leben, and refuse to worry about absolutely anything, we will have peace even in trouble. Und uns nicht mehr um alles zu sorgen, werden wir auch in Schwierigkeiten Frieden haben. Remember. Denk daran. The peace that guards your heart and mind is a conditional peace. Dass der Friede, der dein Herz und deinen Verstand bewacht, ein bedingter Friede ist. The peace that guards your heart and mind does have nothing to do with God, it has everything to do with you. Der Friede, der dein Herz und deinen Verstand bewacht, hat nichts mit Gott zu tun, sondern nur mit dir. So do you, have you understood you need to live verse 6? Hast du also verstanden, dass du Vers 6 leben musst? Never again worry about anything. Dich nie wieder um etwas sorgen? Then you can walk through very difficult situations and still have a peace that protects your heart and mind. Dann kannst du durch sehr schwierige Situationen gehen und trotzdem einen Frieden haben, der dein Herz und deinen Verstand bewahrt. Do you know what I've learned? I give you a secret. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich erzähle dir ein Geheimnis. When I don't have peace in my heart and doesn't guard my heart and mind, wenn ich keinen Frieden in meinem Herzen habe und mein Herz und meinen Verstand nicht schütze, the first thing I do is I will go into my heart and I will say, is there anything I worry about? Dann gehe ich als erstes in mein Herz und sage, gibt es etwas, worüber ich mir Sorgen mache? And then I immediately fix that. Dann bringe ich das sofort in Ordnung. Then you can live with incredible peace. So kannst du mit unglaublichem Frieden leben. So look at your heart. Schau also auf dein Herz. And live in peace. Und lebe in Frieden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.